Ein verzweifelter Mann rang mit seiner Pistole. Es war Mr. Mucklebird Pinkshower, der Direktor der Bank. Der Verlust der $800,000 hatte ihn so hart getroffen, dass er sich das Leben nehmen wollte. Leider war er kurzsichtig, so dass er zweimal daneben schoss. Als er die Pistole zum dritten Mal ansetzen wollte, sprang ein geistesgegenwärtiger Polizist dazwischen und verhaftete Mr. Mucklebird Pinkshower wegen öffentlicher Ruhestörung. Wenige Minuten später saß er im Dienstzimmer von Kommissar Hillbilly, der die Untersuchung leitete. 800.000! Fast auf den Dollar genau. Ich stehe an der Schwelle des Selbstmordes, Herr Kommissar. Halten Sie mich bitte nicht länger auf! Tun Sie mir einen Gefallen, Mr. Mucklebird Pinkshower. Warten Sie damit, bis ich mich mit Ihnen unterhalten habe. Ich muss es meinem Aufsichtsrat gegenüber verantworten. Der Versicherung, den Bankpräsidenten, den Aktionären. Ich verliere Brot und Stellung. Meine Familie wird obdachlos. Nein, das überlebe ich nicht. Nein, nein, das darf ich nicht überleben. Ausgerechnet in dieser Nacht mussten Sie kommen. Wieso? Geben Sie mir ein Glas Wasser, bitte. Ja, gerne. Dankeschön. Ausgerechnet an diesem Tag? Vielen Dank. Was meinen Sie damit? Wir haben äußerst selten so viel Bargeld in unserem Tresor. Geben Sie mir noch einen Schluck, bitte. Ja? Bitte, bitte, bitte. Danke. Ja. Kommissar, heute Vormittag, da ist nämlich Getreideauktion. Da kommen die Getreidehändler aus dem ganzen Land nach Chicago und sie deponieren ihr Bargeld für eine Nacht in der Bank, um es am nächsten Morgen für die Auktion wieder abzuheben. Aha, oh, das war sehr peinlich. Aber peinlich? Das ist eine Katastrophe. Die Leute stehen vor leeren Schaltern. Ich weiß doch nicht, woher ich das Geld beschaffen soll, so schnell. Ich kann froh sein, wenn ich nicht gelünscht werde. Mann, Mann, Mann, Mann. Ach, geben Sie mir meine Pistole zurück, Herr Kommissar. Ich muss mich erschießen. Kommen Sie, Freund, trinken Sie noch ein Glas Wasser. Dankeschön. So. So schlimm ist das doch alles nicht. Ich nehme doch an, Sie haben die Geldscheinnummer notiert. Eben nicht. Das ist ja das Unheil. Ach, Herr Kommissar. Wenn ich doch wenigstens noch Haare auf dem Kopf hätte, dann könnte ich sie mir jetzt raufen. Wir rechneten doch damit, dass das Geld nur eine Nacht im Tresor bleibt. Was soll man denn da tausende von Geldscheinnummern notieren? Ach du lieber Himmel, das ist allerdings katastrophal. Jetzt können die Burschen das Geld ausgeben, ohne dass wir ihnen das Geringste anhaben können. Ja. Hören Sie, Mr. Mucklebird Pinkshower. Davon darf kein Mensch etwas erfahren. Kein Mensch. Kein Mensch. Verstehen Sie? Niemand. Niemand. Und wenn Sie jemand fragt, dann müssen Sie sagen, dass die Geldscheinnummern bekannt sind. Bekannt sind, ja. Es wird sowieso niemand mehr Gelegenheit haben, mich etwas zu fragen. Herein! Kommissar. Ach, Sie sind Sergeant. Was gibt's? Die Presse ist da, Herr Kommissar. Na, wenn's dann sein muss, ich lasse bitten. Chicago Evening Standard. Daily News. The New Yorker. The Chicago Sunday Times. The Confidential. Der Spiegel. Bitte, bitte, meine Herren. Herr Kommissar, haben Sie schon eine Spur von dem Bankeinbrecher? Wir verfolgen mehrere Spuren. Sind Einzelheiten über den Täter bekannt? Ja. Er ist ein gelernter Taschendieb. Dann ist er wohl sehr karrieresüchtig. Sein Name? Sein Name? Ja, ist Dickie Dick Dickens. Wie viel Geld ist ihm in die Hände gefallen? Etwa $800,000. Bargeld? Auch Bargeld. Hat die Bank die Geldscheinnummer notiert? Jawohl, selbstverständlich. Das dürfen wir veröffentlichen? Ja. Herr Kommissar, wir danken Ihnen für das Gespräch. Das Neueste über den Bankeinbruch in Chicago. Dreiste Überfall auf die Farmers Bank in der Waterloo Street. Daily News. Tollkühnes Husarenstück eines ehemaligen Taschendiebs. Hallo? Zeitung. Bitte sehr, mein Herr. 5 Cent. Hier hast du $5. Oh, danke. Vielen Dank. Daily News. Das Neueste über den Bankeinbruch in Chicago. 800.000. Nun fahr doch weiter, Dick. Man kann uns sehen. Na und? Ihr kennt uns doch niemand. Baby, du musst lernen, deine Nerven rationell einzusetzen, sonst wird aus dir nie eine brauchbare Gangsterbraut. Nur lass mal sehen. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Presse. Da. Hier. Unglaubliches Bubenstück, ja. Toll dreister Handstreich eines Einzelgängers. So viel bekannt ist, befindet sich der Täter in keiner der in Chicago beheimateten Verbrecherorganisationen. Da wäre auch schön dumm. Hier, es wird vermutet, dass er sich zurzeit nicht mehr in Chicago aufhält. Ja, ja, ja, da vermutet ihr richtig, ihr Klugscheißer. Ach, hier steht's. Effi, pass auf. Wie die Polizei mitteilt, hat sie von der Farmers Bank eine vollständige Liste über die Seriennummern der entwendeten Geldscheine erhalten. Na großartig, das wollte ich wissen. Jetzt können wir das Geld ausgeben, Effi. Sag mal, Dick, bist du verrückt geworden? Du tust ja gerade so, als ob du das große Los gewonnen hast. Das haben wir auch, Effi. $800,000. Das muss die Aufregung sein. Na, du hast ja heute auch noch nichts gefrühstückt. Sieh mal, Dicky. Wenn die Polizei die Geldscheinnummern hat, dann sind die Scheinchen für uns wertlos, denn... Ja, ja, ja, wenn. Die Polizei hat die Nummern aber nicht. Dicky, hier steht es doch schwarz auf weiß. Du hast es selbst vorgelesen. Ja, lesen kann jeder, aber denken... Ja, aber denken, schau, Effi, nehmen wir mal an. Die Bank hat tatsächlich die Geldscheinnummern notiert und der Polizei eine Liste davon gegeben. Was tut dann die Polizei? Sie gibt die Liste weiter. An wen? Zum Beispiel an die Banken. Und an andere Geldinstitute, nicht? An die Sparkassen, an die Postämter, Fahrkartenschalter der Eisenbahn und so weiter. Warum tut das die Polizei? Damit man den Täter fängt, sobald er irgendwo Geld einzahlt. Richtig. Das tut der Täter aber nur, wenn er nicht weiß, dass die Nummern notiert sind, klar? Klar, sonst würde er sich hüten. Also wäre es dumm von der Polizei, wenn sie veröffentlichen ließe, dass die Nummern bekannt sind. Ja. Ja, die Polizei ist aber nicht dumm. Deswegen kannst du mit Sicherheit damit rechnen, dass sie die Nummern in Wirklichkeit gar nicht haben. Ach, meinst du? Das meine ich nicht, das weiß ich. Also komm, Schätzchen, das müssen wir feiern. Du, da drüben ist ein Modesalon. Dicky, du willst mir ein Kleid kaufen. Was eines, ein Dutzend, wenn du willst. Und du, anschließend gehen wir essen. Das Feinste vom Feinen. Während Dicky Dick Dickens mit seiner Braut Effie Marconi in unbeschwerter Fröhlichkeit den Erfolg seines Unternehmens feierte, gingen die kriminalpolizeilichen Untersuchungen in Chicago weiter. Mr. Muckleberg Pinkshower hatte versprochen, während der nächsten 24 Stunden keinen weiteren Selbstmordversuch zu unternehmen, und so konnte sich Kommissar Hillbilly neuen Aufgaben zuwenden. Finster entschlossen, den entflohenen Bankräuber zu fassen, scheute er vor keinem Mittel zurück, das ihn diesem Ziel näher bringen konnte. Neben Mr. Mucklebird Pinkshower gab es einen zweiten Mann, der durch Dickys Handstreich stark geschädigt worden war, Jim Cooper. Der Bankenchef des Chicagoer Verbrechersyndikats, das den Bankeinbruch geplant und durchgeführt hatte. An ihn wandte sich Kommissar Hillbilly. 800.000 durch die Binsen. Das ist ein schwerer Verlust für unser Eins, Herr Kommissar. Nun mal halblang, Jim Cooper. Ich finde, Sie müssten diesem Dicken sogar noch dankbar sein. Wenn er nicht mit dem Geld durchgebrannt wäre, dann hätte es die Polizei erwischt. Und das wäre für Sie noch peinlicher geworden. Sie glauben doch nicht, dass ich mir sowas beweisen lasse. Diesmal hätte es geklappt, Jim. Und außer der Schande wären Sie noch ins Zuchthaus gewandert. Ha. Das heißt, das Zuchthaus steht Ihnen auch heute noch offen. Ach nö. Ja, ja, Sie und Ihre Leute haben den Einbruch durchgeführt, Jim. Nach dem Gesetz des Landes ist das strafbar. Auch wenn Ihnen die Beute wieder abhanden kommt. Na, das sind mir ja schöne Gesetze. Und obendrein soll ich noch meine Steuern zahlen, ja? Was denkt sich denn dieser Staat? Na ja, na, na, nun pusten Sie sich mal nicht gleich auf, Jim. Es braucht ja nicht dazu zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich bereit erklären, die Polizei bei ihrer Arbeit ein bisschen zu unterstützen. Was? Natürlich ist es unsere Aufgabe, Verbrechen aufzuklären. Zum Beispiel auch Ihren Bankeinbruch. In erster Linie ist uns aber daran gelegen, diesen Dickens festzusetzen. Und dabei soll ich Ihnen helfen? Ist ja ein Witz. Da kriegt doch die Polizei die 800.000 Dinger. Ja, und wir werden sie dem rechtmäßigen Eigentümer zurückerstatten. So, so. Nee, Kommissar, die 800.000 stehen mir zu. Dafür haben meine Leute gearbeitet, hart gearbeitet, Kommissar. Haben sie eine ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn jeder Polizist... Schon gut, schon gut, schon gut. Sie gehen also lieber ins Zuchthaus. Da kannst du, wie Sie wollen. Na, dann werde ich mal schnell ins Präsidium gehen und meine Meldung fertig machen. Wiedersehen, Jim Cooper. Moment. Moment. Wie viele Jahre kann das geben? Och, so an die 10 bis 12. Mildernde Umstände werden Sie wohl kaum kriegen. So, so. Es können noch 15 werden. So. Ja. Ja. Ja, was müsste ich denn tun, um der Polizei zu helfen? Na, sehen Sie, Jim. So kommen wir uns schon näher. Zuerst wollen wir gerne wissen, wie der Wagen ausgesehen hat, mit dem Dickens abgesaust ist. Na, das war ein grauer Lieferwagen. Ein 53er Ford. Nein, nein, Herr Kommissar, so einfach kann man einen Dickie Dick Dickens nicht fangen. Der hatte sich längst einen anderen Wagen gekauft. Woraus man ersieht, dass unverhoffter Reichtum auch einen so umsichtigen Mann wie Dickie Dick Dickens zum Leichtsinn verführen kann. Für seine Verhältnisse war es die reine Verschwendung, sich ein Auto zu kaufen, wo doch so viele Wagen auf der Straße herumstehen, die er mühelos hätte stehlen können. Jedenfalls stand der alte, graue Ford etwa 111 Kilometer südöstlich von Gran Bay in einer einsamen Waldlichtung verborgen, während Dickie in einem schmucken, neuen Cadillac gen Norden brauste. Vor einem Drugstore machte er Halt, um ein Ferngespräch mit Chicago zu führen. Ja, hallo? Hier spricht Mami Tobo Dutch. Hier Dickens. Dickie Dick Dickens? Ja, hören Sie, Mami Tobo Dutch. Sie können sich $5,000 verdienen. 5.000? Ja. Und was muss ich dafür tun, Mr. Dickens? Ganz einfach, passen Sie auf. Ich vermute, dass bei Ihnen sehr bald Jim Cooper aufkreuzen wird. Jim Cooper? Ja. Du lieber Himmel. Keine Angst, er wird Ihnen nichts tun. Er wird Sie fragen, ob Sie wissen, wo Effie Marconi steckt. Ja? Dann sagen Sie ihm, Sie wüssten es zwar nicht genau, ja, aber Sie glaubten, sie sei mit mir weggefahren, ja? Merken Sie sich das gut. Ja, ich sag Ihnen, ich wüsste es nicht genau, aber ich glaubte, Effie sei mit Ihnen weggefahren. Gut, wenn er fragt, wohin wir gefahren sind, sagen Sie, Effie hätte immer von einem Bauernhof erzählt, eine einsame Farm 30 Kilometer südlich von La Crosse, am Ufer des Mississippi. Eine einsame Farm 30 Kilometer südlich von La Crosse, am Ufer des Mississippi. Ausgezeichnet. Wenn Sie das schön brav tun, kriegen Sie $5,000. 5.000? Oh je! Yeah. Dickens hatte richtig vermutet. Es vergingen keine 3 Stunden und Jim Cooper besuchte Mami Tobo Dutch. Sag mal, Mami Tobo Dutch, du hattest doch eine kleine Untermieterin. Ja, freilich, Mr. Cooper. Sie meinen Effie Marconi. Wo ist die jetzt? Oh, ich bitte Sie, woher soll ich denn das wissen? Genau kann ich das nicht sagen. $50, wenn's dir einfällt. 50? 100. Ja, ich glaube, sie ist mit Dickie Dick Dickens fortgefahren. Die beiden sind ja so gut wie verlobt. So, so? Wohin? Ja, ja, ich glaube, das weiß ich nicht. Mami Tobo Dutch, du hast die Wahl, abgeknallt zu werden oder $100 zu verdienen. Ja, aufs Geld kommt mir es ja wirklich nicht an, Mr. Cooper. Sie kennen mich doch. Ich bin alles andere als habgierig. Nein, nein, das kann kein Mensch von mir sagen, aber $100 sind ein bisschen wenig. Also schön 200, aber kein Cent mehr sonst? Genügt schon, genügt schon. Also, wenn Sie mich fragen, ich glaube, Dickens und Effie sind nach Norden gefahren. Effie hat mir immer von einer einsamen Farm erzählt, 30 Kilometer südlich von La Crosse, am Ufer des Mississippi. Eine einsame Farm. Das passt ja großartig. So, Effie, da wären wir. Schön hier, was? Ländlich, sittlich. Wie geschaffen für einen kleinen Erholungsurlaub. Vorsicht, da kommt jemand. Oh, das ist Opa Crackle, dem gehört die Farm. Hallo? Opa Crackle! Ja, was sehe ich denn da? Mein guter alter Dicky! Ja. Groß bist du geworden, Junge! Und berühmt! No. Hab in der Zeitung von dir gelesen. Ja. Dickilein, und das ist wohl dein Fräulein Braut. Effie Marconi, die hübscheste Frau der Staaten. Sehr angenehm, mein Fräulein. Oliver Krackel ist mein Name. Hier nennt mich jedermann Opa Krackel. Ich freue mich sehr. Na, Dick, kann mir schon denken, bist auf der Durchreise. Bist nach Norden. Nein, wir wollen ein paar Tage hier bleiben. Hier bleiben? Ja, ich will deine Farm mieten. Vielleicht für 3 Tage, vielleicht für 1 Woche. Aber das geht nicht, Dick. Ich zahle gut. $50,000. Gestohlenes Geld? Frag nicht so albern, natürlich. Nein, mein Jungchen, das Geld fasse ich nicht an. Ich bin ein einfacher alter Farmer. Komm. Und mein Alter fange ich solche Sachen nicht mehr an. Komm, Opa, zier dich nicht. Ich ziehe mich ja gar nicht. Es ist mir nur zu riskant. Nachher kommt mir jemand drauf und ich kann mit dem Geld nichts anfangen. Na, wie wär's denn mit Goldbarren? Goldbarren? Ja. Na ja, die könnte man vergraben oder umgießen lassen. Wie viel hattest du gesagt? 50.000. Na ja, ich bin kein Bucher. Sagen wir 80.000. Du bist ein Gauner. Gemacht. Ja, wir müssen das Haus ein bisschen herrichten. Kann sein, dass es eine kleine Schießerei gibt. Oh, das macht nichts. Und dann brauche ich 2 Dutzend harte Burschen, die mit einem Schießeisen umgehen können. Die lassen sich beschaffen. Ja, dann steh nicht länger rum. Hier, Opa, lauf und hol die Männer. Sag ihnen, sie werden gut bezahlt. In Ordnung, mein Junge. Geht so lange ins Haus, ihr ja, beiden. Ja. Und macht's euch gemütlich. Ja. Ich bin bald wieder da. Na, Effi, gefällt's dir hier? Mhm. Netter alter Kerl, was? Sag mal, Dick, was hast du vor? Oh, nichts für kleine Mädchen. Ja, wo sind wir hier eigentlich? Etwa 30 Kilometer südlich von La Crosse. Dort drüben fließt der Mississippi. Oh, alle guten Geister. Ja, aber dann sind wir ja haargenau dort, wo du Mammy Tobodach gesagt hast, dass wir hinfahren. Mhm, bin eben ein wahrheitsliebender Mensch. Aber Dick, dann erfährt doch Jim Cooper, wo wir sind. Ja, war ja auch der Zweck der Übung. Ach so, ja, ja. Jetzt habe ich um dich fast keine Bange mehr. Wenn dich die Polizei erwischt, kannst du mit verminderter Zurechnungsfähigkeit rechnen. Na, hör mal. Jetzt können wir uns doch ausrechnen, wann Jim mit seiner Meute hier antanzt und uns die Hölle heiß macht. Genau das will ich ja. Schau mal, Effi. Vor Cooper haben wir jetzt keine Ruhe. Der hat den Bauch voll Wut und hetzt hinter mir her, kreuz und quer durchs Land. Wo immer ich hinkomme, muss ich aufpassen, dass ich nicht einem seiner Leute über den Weg laufe. Ich komme um die Auseinandersetzung mit Cooper nicht herum. Na, deswegen brauchst du ihn dir doch nicht selbst auf den Hals zu hetzen. Das ist ein genialer Feldherr, der Ort und Stunde der Schlacht nach eigenem Belieben festsetzt. Ein Ausspruch übrigens, der mittlerweile in Büchmanns Zitatenschatz eingegangen ist. Jim Cooper wird sich mächtig klug vorkommen. Und dabei ist er dumm genug, mir in die Falle zu gehen. Ah, deswegen hast du unterwegs die Waffen gekauft, Dick? Du sagst es. Auf dieser Farm werden wir ihn erwarten, Jim Cooper und seine Leute. Sie werden alle kommen. Ich fürchte nur, sehr wenige von ihnen werden auch wieder nach Hause fahren. Dickie Dick Dickens hatte Jim Cooper überschätzt. Er hielt ihn für einen fairen Gegner. Kriminalpolizei Chicago, Kommissar Hillbilly am Apparat. Mahlzeit, Herr Kommissar. Hier spricht Jim Cooper. Ah? Wollen Sie wissen, wo Sie Dickie Dick Dickens finden können? Ja. Auf einer einsamen Farm, 30 Kilometer südlich von La Crosse am Ufer des Mississippi. Zuverlässig? Zuverlässig. Danke, Jim. Sergeant Martin! Herr Kommissar! Mobilisieren Sie alle verfügbaren Leute. Wir fahren nach La Crosse. Denk wir, mein Junge. 25 Männer, die zufassen können. Eisenbahnarbeiter. Danke, Opa Kekkel, gut gemacht. Namt, Leute. Namt. Ihr wisst, worum es geht? Ich erwarte Jim Cooper mit seiner Bande. Er hat's auf mich abgesehen und auf eine Handvoll Kleingeld, die ich ihm abgenommen habe. Na schön, Wir werden ihm einen herzlichen Empfang bereiten. In der Scheune hinter dem Hause habe ich ein paar Kisten Waffen abgestellt. Ein halbes Dutzend Maschinenpistolen, 20 Karabiner, 3 Maschinengewehre und eine Panzerabwehrkanone. Das wird wohl reichen. Moment mal, Chef, wie steht's denn mit der Pinke-Pinke? Ja, ihr kriegt jeder 5000 Dollar bar auf die Hand. Bar? Nee, das dürfen wir nicht. Da kommt uns die Eisenbahnergewerkschaft auf den Kopf. Wir dürfen uns nur mit Naturalien bezahlen lassen. Opa Crackle, da steckt doch was dahinter. Na ja, Dicky, mein Jungchen. Ich habe ihnen gesagt, dass du Gold hast. Sonst wären sie gar nicht mitgekommen. Du Idiot. Na, nichts ungut, Chef. Sie können sich ja noch überlegen. Wir kommen morgen Abend mal wieder vorbei. Bleibt hier. Ja. Dicky trennte sich nur ungern von seinen Goldbarren, aber was blieb ihm anderes übrig? In der Farm von Opa Crackle begann nun fieberhafte Tätigkeit. Fenster wurden verriegelt, Mauern verstärkt, Deckungsgräben ausgehoben, Scheinwerfer aufgestellt, Maschinengewehre in Stellung gebracht, Beobachtungsposten weit ins Gelände vorgeschoben. 25 wackere Männer, die gelernt hatten zuzupacken, 50 schwielige Hände, die im Schweiße ihres Angesichtes schufteten. Schlag 11 Uhr waren die Vorbereitungen für die Schlacht abgeschlossen. Jetzt galt es, das Herz in die Hand zu nehmen. Die nervenzerreißende Zeit des Wartens brach an. Hast du was gesagt, mein Junge? Nein. Ja. Hörst du was? Nein. Du auch nicht, Effi? Nein, Dick. Nur die Uhr. Spannend. Was? Hast du Angst? Ach, wo? Jetzt wäre so ungefähr die günstigste Zeit für einen Angriff. Wenn sie überhaupt kommen. Die kommen. Ja, Menschenskind. Hört ihr denn nichts? Na was denn, mein Jungchen? Mach mal das Fenster auf, schnell! Sei vorsichtig, Dick! Psst, Ruhe! Motorengeräusche, sie kommen! Du, Dick, das sind aber sehr viele Autos! Und sie kommen von allen Seiten! Herrgott, warum melden sich denn die Beobachtungsposten nicht? Vielleicht ist sie in der Weg abgeschnitten! Da kommt ein Schiff dem Mississippi herauf. Parole! Goldbarren! Chef, 3 Boote! Kommen flussaufwärts. Schwer bestückt Schiffsartillerie. Da hat sich Jim Cooper bei den Unkosten gestürzt. Es ist nicht Jim Cooper, Chef. Was? Wieso? Es sind Polizeiboote. Parole. Goldbarren. Na los, komm rein. Ich war soeben an der Straßenkreuzung. Beobachtungsposten. Ja und? Da kommt eine Autokolonne, Chef. Mindestens 20 Fahrzeuge, wenn nicht noch mehr. Es ist Polizei. Ach, ihr seid mir vielleicht Helden. Kaum seid ihr ein paar Uniformknöpfe, schon rutscht euch das Herz in die Hose. Das haben wir nicht abgemacht. Wir werden bezahlt, um gegen Jim Cooper zu kämpfen. Und gegen niemand anderes. Mit der Polizei wollen wir nichts zu tun haben. Ja, Parole. Mensch, Chef, wir sind im Eimer. Hinter dem Haus, vielleicht 500 Meter entfernt, stehen Panzerspähwagen. Ungefähr ein Dutzend. Ich habe sie nicht gezählt. Wir können uns dort nicht halten, Chef. Wir haben nur ein Maschinengewehr und ein paar Karabiner. Gut, zieht euch zurück. Das ist schon geschehen, Chef. Die Waffen haben wir wieder in die Scheune getan. Was? Wollt ihr kneifen? Es hat doch keinen Zweck, Chef. Parole! Goldbarren! Wir sind umzingelt. Sie stehen rum ums Haus, Mann an Mann. Es sind mindestens 2 Polizeiregimenter. Und die Kanonenboote auf dem Fluss. Ja, die Panzerspähwagen. Das wird mir Jim Cooper büßen. Der hat mich verpfiffen, der Schweinehund. Ach, denk vorläufig mal daran, wie du hier herauskommst. Wir können nichts mehr machen, Chef. Wäre reiner Selbstmord. Sie bringen gerade einen Lautsprecherwagen in Stellung. Ich glaube, wir ergeben uns. Ehe es zu spät ist. Bevor sie uns zusammenschießen. Ruhe, verdammt nochmal! Hier spricht Kommissar Hill Billy von der Kriminalpolizei Chicago. Das ist der Lautsprecher. Dicky Dick Dickens. Wir wissen, dass Sie sich in der Farm versteckt halten. Ach was. Wir haben das Haus umstellt. Es gibt für Sie kein Entkommen. Widerstand ist zwecklos. Mal sehen. Dicky Dick Dickens. Psst. Kommen Sie heraus. Mit erhobenen Händen. Stellen Sie sich der Polizei. Wir geben Ihnen 3 Minuten Zeit. Wie gnädig. Tja, das also schien das Ende der Karriere von Dicky Dick Dickens zu sein. Er saß in einer Falle, aus der es kein Entrinnen gab. Noch eine Minute. Einer Riesenübermacht, hoffnungslos ausgeliefert. von seiner kleinen Schar tapferer, aber entmutigter Männer im Stich gelassen. Eine ausweglose Situation. Dicky Dick Dickens, das ist Ihre letzte Chance. Kommen Sie heraus. Psst. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halt die Klappe. 1, 0. Er hat 0 gesagt, Dicky. Ich bin nicht taub. Was machst du jetzt, mein Junge? Irgendwas muss noch geschehen. Immer mit der Ruhe, Opa Crackle. Auf den Rat eines alten Mannes solltest du ruhig etwas mehr geben, Dick Dickens. Du unterschätzt deine Lage. Die Polizei ist nicht zum Spaß hierher gekommen. Ja? Hörst du die Leute? Auch sie sind meiner Meinung. Aber die Polizei kocht auch nur mit Wasser. Aber wenn das Wasser heiß ist, schütten sie es uns über den Kopf und ziehen uns das Fell über die Ohren. Ach, nun sei mal nicht kindisch. Fell über die Ohren. Tö. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Tränengas. Na, dann müssen wir raus ins Freie, klar. Aber warum denn freiwillig? Hauptsache, es schießt keiner von euch. Ein Feuergefecht können wir uns jetzt nicht leisten. Verflucht! Wer war das? Nicht wir, das war die Polizei. Das waren Warnschüsse, Dickens. Kommen Sie jetzt heraus! Denkste. Die machen ernst, Dick. Wir können uns hier nicht halten. Nur keine Angst vorm schwarzen Mann. Mein guter Junge, ich hoffe, du weißt, was du tust. Was für eine alberne Frage, natürlich weiß ich. Ach, du machst mich noch auf meine alten Tage verrückt. Was willst du denn noch? Wartest du vielleicht auf ein Wunder? Oh nein. Ich versuche, mich in die Lage der Polizei zu versetzen. Sie haben das Haus umzingelt. Sie glauben, dass ich mich hier verkrochen habe. Aber sie wissen es nicht genau. Jetzt haben sie einen riesen Tingeltangel aufgezogen mit Lautsprecher und Warnschüssen. Aber es tut sich nichts im Haus. Alles ist ruhig. Ne? Was würdest du tun, Opa Crackle, wenn du Häuptling der Polizei wärst? Schwer zu sagen. Ich würde das Haus mit Geschützfeuer belegen. Ja, weil du ein Flegel bist, mein Freund, ein ungehobelter Klotz. Aber nur stell dir mal vor, du bist ein wohlerzogener demokratischer Beamter, auf den Papa Staat stolz sein soll. Würdest du riskieren, dass am nächsten Tag in allen Zeitungen steht, Kommissar Bumskirchen lässt grundlos friedlichen Bauernhof einäschern? Ich glaube nicht. Na siehste. Na Effi, was würdest du an der Stelle des Kommissars tun? Ja, ich würde vielleicht ein paar Polizisten vorschicken, die feststellen sollen, ob jemand im Haus ist. Schon besser. Die Herren Polizisten würden natürlich nicht zu Fuß kommen, sondern in einem Funkeinsatzwagen. Der Wagen würde hier auf den Hof fahren und stände dann zwischen der Scheune und dem Haus. Dort können ihn aber der Kommissar und seine Leute nicht mehr sehen. Aber Junge, Sie können doch hören, was los ist. Der Wagen steht mit dem Kommissar in Funkverbindung. Das will ich stark hoffen. Wenn er nämlich keine Funkanlage hat, ist mein ganzer Plan im Eimer. Sonst müssen wir sie holen. Das ist die letzte Warnung. So, das war wirklich das letzte Mal. Wenn er jetzt nicht kommt, dann... Tja, Herr Kommissar, was machen wir dann? Das muss ich mir noch überlegen. Es bleibt völlig ruhig auf der Farm. Es scheint beinahe so, als ob niemand zu Hause ist. Sie können Gift darauf nehmen, dass jemand da ist. Wirklich? Vielleicht hat sie Jim Cooper auch angelogen. Was sagen Sie da? Na, Cooper hat Ihnen doch den Tipp gegeben, dass sich Dickens hier versteckt hat. Vielleicht wollte er Sie nur an der Nase herumführen, Herr Kommissar. Alle Teufel, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Was denn? Warum sollte mich Jim Cooper anlügen? Er hat doch alles Interesse, dass dieser Dickens auffliegt. Wenn er aber noch mehr Interesse daran hat, der Polizei ein Schnippchen zu schlagen. Hä? Na, denken Sie an die Blamage, Herr Kommissar. Wenn sich herausstellt, dass Jim der Dickköpfige, Chicagos Gangsterboss Nummer 1, ein ganzes Polizeiregiment ins Blaue geschickt hat. Oh, weia. Nur leise, leise. Reden Sie doch nicht so laut, Mann. Das wäre ja fürchterlich. Ich würde glatt meinen Posten verlieren. Oder zur Verkehrspolizei versetzt werden. Oh, Grauen. Ja. Man stelle sich vor, ein ganzes Polizeiregiment. 3 Kanonenboote der Flusspolizei. 1 Gruppe Panzerspähwagen. Alles für die Katz. Was ein Glück, dass wenigstens die Berittenen keine Zeit hatten. Ja, das gäbe eine Schlagzeile. Kommissar Hillbilly attackiert an der Spitze der 3. berittenen Polizeischwadron verlassenes Bauerngehöft. Ja. Na, ich wäre erledigt. Ja. Und zu Hause dürfte ich mich überhaupt nicht mehr blicken lassen. Nein. Na, was glauben Sie, was mir meine Frau für eine Szene macht? Sie ärmster. Nein, Sergeant. Wir müssen hier ganz vorsichtig handeln. Wenn sich herausstellt, dass Dickens gar nicht auf dem Bauernhof ist, sondern war das Ganze nur ein Übungseinsatz. Verstehen Sie? Ja. Aber wie können wir das feststellen? Am besten, wir schicken einen Spähtrupp vor. Ergeben Sie mal die Hörer von der Sprechfunkanlage. Bitte, Herr Kommissar. Achtung, Einsatzwagen IW-14, bitte kommen. Hier IW-14, Corporal Windy, wir hören. Besatzung und Bewaffnung, bitte. Ein Fahrer und zwei Mann, dazu zwei Maschinenpistolen. Danke, Einsatz. Rücken Sie bis zum Bauerngehöft vor. Stellen Sie fest, ob sich jemand im Haus aufhält. Bleiben Sie mit mir in Sprechfunkverbindung. Okay, Kommissar. IW-14 ruft Kommissar Hilberly. IW-14 ruft Kommissar Hilberly. Bitte kommen. Ja, was gibt's, Windy? Wir stehen jetzt vor dem Haus. Hier ist alles still. Nichts rührt sich. Keine Bewegung hinter den Fenstern? Nichts. Kann allerdings wenig sehen. Die Fensterläden sind geschlossen. Und durch die Spalten? Auch nichts. Okay, Korporal. Zwei von euch steigen aus und erkunden, was im Haus los ist. Wird gemacht. Aber lassen Sie sich nicht in eine Falle locken. Bleiben Sie draußen. Unter keinen Umständen gehen Sie ins Haus hinein. Lassen Sie den dritten Mann im Wagen zurück, am besten den Fahrer. Er bleibt mit mir in Funkverbindung. Wenn irgendwas faul ist, dann ruft er uns zur Hilfe. In Ordnung, Kommissar. Sonst noch was? Nichts, das war alles. Ende. Ende. So, Henry, du übernimmst jetzt den Laden. Weißt du mit der Funksprechanlage Bescheid? Klar, das ist die Empfangstaste, das ist die Sendetaste. Verwechsel die Tasten nicht und halt die Ohren steif. Bin doch kein Anfänger. Gut. Du kommst mit mir, Charlie. Maschinenpistolen entsichern. Auf geht's! Unheimlich still, was? Ja. Wie ausgestorben. Aber verlassen ist der Hof nicht. Es wohnt jemand hier. Ja? Ja, wie kommen denn sonst die Hühner her? Ja, richtig. Press dich an die Hauswand. Dann sind wir in Deckung. Ja, die Deckung nützt uns auch nichts. Wir müssen was tun. Ja, freilich. Na, worauf wartest du noch, Windy? Hast du Angst? Ich? Oder Angst? Oh. Na ja, dann. Naja, dann. Naja. Dann wollen wir mal. Aufmachen! Polizei! Aufmachen! Vorsicht! Da kommt jemand! Tritt zur Seite! Meine guten Geister, aber was ist denn los? Zerschlag mir nicht die Tür! Ich bin ja schon... Ich bin ja... Da bin ich doch! Wer sind Sie? Ich? Ja, Sie. Ich heiße Oliver Krackel. Hier kennt mich jedes Kind, mein Herr. Jedes Kind. Opa Krackel nennt man mich hier. Ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen. Was wollt ihr denn von... Was wollen Sie denn von mir, meine Herren? Wir suchen einen Mann namens Dickens. Ich heiße Krackel. Das habe ich Ihnen doch schon... Ich kann mich auch ausweisen. Bitte. Bitte, wenn Sie hereinkommen wollen, wenn Sie einen Moment, bitte schön. Wir glauben Ihnen ja, dass Sie nicht der Mann sind, den wir suchen. Der ist wesentlich jünger. Aber warum kommen Sie dann hierher? Ich bin ein alter Mann. Ich habe meine Steuern bezahlt. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit der Polizei zu tun habe. Und dann schießen Sie gleich. Nun beruhigen Sie sich mal. Wir haben Sie ja nicht getroffen. Ja, aber wenn... Warum sind Sie nicht einfach herausgekommen und haben uns Bescheid gesagt? Diese Aufregung. Harry, ich konnte nicht. Harry, ein Herzanfall. Das ist ein bisschen viel für einen alten Mann. Bin allein hier zu Hause und dann... Du meine Güte. Fass doch mal zu, Charlie. Ja. Ich kann ihn nicht halten. Ja, komm. Schwer wie ein Mehlsack. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir legen ihn erst mal hin. Vorsichtig. Ja, ja. Langsam. Um Himmels Willen, der arme Kerl. Hat die Aufregung nicht überstanden. Hoffentlich ist er nicht tot. Das gibt einen Skandal. Warte mal. Ich muss das Herz abhören. Gott sei Dank. Er atmet noch. Nur bewusstlos. Aber was wird denn jetzt mit ihm? Wir können ihn hier nicht liegen lassen. Wir tragen ihn erstmal ins Haus. Komm, ich fasse ihn unter den Arm. Charlie, ja. Du nimmst die Beine. Jawohl. So, auf los. Geht's los. So geschah es, dass der Streifenführer Korporal Windy entgegen der ausdrücklichen Anweisung seines Chefs das Haus doch betrat. Ein typisches Beispiel für die Gewissensnot, in die ein demokratischer Polizeibeamter geraten kann, wenn die Ausführung eines Befehls, in diesem Fall das Haus nicht zu betreten, seiner allgemeinen Dienstanweisung widerspricht, in der es heißt, dass ein Polizist gebrechlichen und verletzten Personen in der dem jeweiligen Falle angepassten Weise Hilfe zu leisten hat. Seiner Dienstanweisung folgend musste er den Befehl des Kommissars missachten und den zusammengebrochenen Opa Crackle ins Haus tragen. Ein Schritt, den er sehr bald bereuen sollte. Armer Korporal Windy, das wird ja noch ein Disziplinarverfahren eintragen. Mittlerweile aber wurde Kommissar Hillbilly unruhig. Kommissar Hillbilly ruft IW-14. Kommissar Hillbilly ruft IW-14. Hier IW-14, bitte kommen. Was ist denn los? Ich höre ja gar nichts von euch. Gibt's was Neues? Nein, bis jetzt noch... Finger weg von der Sendetaste. Hände über den Kopf. Schnell, sonst klatscht's. Zum Teufel, wer sind Sie? Der Name ist Dickens, mein Guter. Und wo kommen Sie so plötzlich her? Aus der Scheune, wenn du nichts dagegen hast. Und nun hältst du schön deinen Mund, falls du Lust hast, weiterzuleben. Hallo, IW-14, hören Sie mich? Hören Sie mich? Bitte kommen! Hände weg, Klappe. Hier, IW-14. Na, was ist denn los? Warum antworten Sie nicht? Ich komme mit dem Apparat nicht klar, Herr Kommissar. Ich meine, die Umstellung von Sendung auf Empfang. Jetzt haben Sie es aber kapiert, ja? Ja, ich glaube. Was ist mit Corporal Windy? Und nichts Besonderes. Er hat mir eben zugewinkt, dass alles in Ordnung ist. Verständigen Sie mich sofort, wenn irgendwas passiert. Zu Befehl, Herr Kommissar, zu Befehl. Das ist alles. Ende. Ende. So, mein Junge. Nun wollen wir erst mal aussteigen. Das werden Sie büßen, Dickens. Die Polizei lässt nicht mit sich spaßen. Komm, komm, warten wir es ab. Halt die Hände schön über dem Kopf. Und wenn ich das nicht tue? Dann jage ich dir eine Ladung Blei unter die Rippen. Sie können mir nicht Angst machen. Der Kommissar würde den Schuss hören und mich sofort hier rausholen. Er findet aber nur noch deine Leiche. Also überleg dir gut, was du tust. Wo führen Sie mich hin? Ins Haus, zu deinen Spielkameraden. Hallo, Dick. Ah, da bist du ja, Effi. Na, die Uniform steht dir ja großartig. Nur das Kragenknöpfchen. Wo haben Sie denn die Polizeiuniform her? Na, von wem wohl? Verdammt nochmal, was haben Sie mit meinen Kameraden gemacht? Umgelegt? Ach, was ihr Polizisten immer gleich denkt. Entwaffnet und gefesselt haben wir sie. Gut so, Liebling. Halt mal einen Moment meine Kanone, ja? Gern. So, Freundchen, gib mir deine Mütze und zieh den Rock aus. Was? Ich sollte... Na los, los, ich brauch deine Klamotten. Ist das so schwer zu verstehen? Komm her. Endlich. Na, Effi? Es scheint ja alles geklappt zu haben. Aber klar, da kommt auch schon Opa Kreckel mit den Koffern. Brav gemacht, Opa. Na, ist doch selbstverständlich, mein Jungchen. Du weißt ja, Opa Kreckel tut dir jeden Gefallen. Ich bring die Koffer in den Wagen. Gut, und bleib einen Moment dort. Falls die Funksprechanlage geht, rufst du mich. Mach ich, mein Jungchen, mach ich. Effi, du wartest auch beim Wagen, ja? Ich gehe noch schnell ins Haus und verabschiede mich von den Leuten. Kommen Sie, Herr Polizeipräsident. Glauben Sie nicht, dass Sie das... Hab jetzt sowieso keine Zeit, etwas zu glauben. Ich muss handeln. Los, du gehst voran. Oh, ah, da kommt der Chef. So, Leute. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Hier bringe ich das letzte Schäfchen. Ah, wunderbar. Bringt den dazu und verschnürt ihn wie ein Geburtstagspaket. Das ist doch wirklich die Höhe. Sie werden das noch... Ich sage Ihnen, Sie werden ja, das ja, noch... Ja, ja, erzähl noch das deinen Kameraden. Und jetzt schieb ab. So, Leute. Habt besten Dank für eure Hilfe. Nicht zu sagen. Bitte schön. Die Hilfe haben wir gern gemacht. Habt ihr euren Lohn? Opa Kreckel hat uns ausgezahlt. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt? Klar, wenn der Spuk hier vorbei ist, machen wir uns dünne. Und die Polizisten lasst ihr im Keller, da sind sie gut aufgehoben. Ja. Wenn aber die Polizei doch noch eine Razzia macht. Keine Bange, in spätestens 5 Minuten schwirrt die Polizei ab. Wie ein Schwarm aufgescheuchter Rebhühner. Also dann, Leute, macht's gut. Cheerio. Bye-bye, Chef. Bye-bye. Bye-bye, Jungs. Den wackeren Männern